Gläser. Wird die Gurke einen Platz in der Welt finden, der von Dauer ist? Taucht Ilka jemals wieder auf? Und sind die Raucher an dem schuld, was Pfefferberg zugestoßen ist? Werden alle Insassen jetzt katholisch werden? Und wo ist meine Zahnspange? Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, zwischen Blumentopf und Birkenstock.